Erpel, was ist? Verzeihen Sie, meine Herren, ich habe augenblicklich leider keine Zeit, Sie zu empfangen. Ich bitte Sie sehr um Verzeihen, aber ich habe einen dringenden Geschäft zu erledigen. Wären Sie so freundlich, morgen oder wann immer wieder zu kommen. Wir sind also einig. Sie gehen jetzt weg, Herr Kubrick. Tja, ich habe einen Geschäftsgang zu machen. Die Herren, glauben Sie, warten schon lange? Wir haben uns schon geeinigt. Da hätten Sie nicht stundenlang gewartet. Wenn unsere Angelegenheit heute nicht wichtig ist, wenn es noch wieder erreichen. Meine Herren, es gibt ja einen sehr einfachen Ausweg. Nicht zu bewerten. Wollen Sie hier eintreten? Und zwar